den Städten definiert. Sie sind der Hauptlebeort der Menschen. In ihnen wird gearbeitet und gelebt. Städte sind das Forum für Kultur, Bühne der politischen Debatte, Knotenpunkt für Verkehr und Telekommunikation. Angesichts der Finanznot und Strukturkrise bereits deutscher Städte und Kommunen, gar nicht zu reden von den Problemen der Megastädte in Asien und Amerika, lud die Sozialdemokratische Partei in Hannover Ende September zu einem Kongress, der sich mit Wegen zur nachhaltigen Entwicklung einer Großstadtregion beschäftigen sollte. Als Zielprojektionen wurden die solidarische Stadt, die ökologische und die innovative Stadt angegeben. Zu den prominenten Rednern, die geladen waren, gehörte auch Daniel Gödewehr. Der hatte schon in seiner Zeit als Spitzenmanager der Automobilindustrie mit für seine Branche ungewöhnlichen Positionen auf sich aufmerksam gemacht. Der 53-jährige Gödewehr, der nach einem Literaturstudium an der Sorbonne in Paris Karriere bei Citroën und Renault machte, schließlich zum Vorstandsvorsitzenden der deutschen Ford AG avancierte und überraschend im Herbst 1989 in den Vorstand der Volkswagen AG einrückte, diesem Daniel Gödewehr haben seine so unkonventionellen wie publikumswirksamen Meinungen das Ende seiner Karriere in der Automobilbranche beschert. Doch Gödewehr, inzwischen Vizepräsident der Organisation Green Cross und Mitglied des Club of Rome, denkt weiterhin auch öffentlich über die Gestaltung der Zukunft nach. So in Hannover über Probleme der Großstadt. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin gerne gekommen und hatte gerne diese Rede vorbereitet, aber im Hinblick auf eine Tatsache, die man nicht verschweigen darf, Hannover ist nicht mehr seit einigen Jahren irgendeine Stadt in der Welt. Das ist die Stadt für Expo 2000. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde im Norden die Großstadt zum Sinnbild von Modernität und Fortschritt mit ihren erwünschten oder beklagten Folgen. Am Ende dieses Jahrhunderts liegen nur noch 2 der 10 größten Städte der Welt in Industriestaaten, Tokio und New York. Es sind die Länder des Südens, die die größten urbanen Ballungszentren aufzuweisen haben. Nach Schätzungen der Vereinigten Nationen wird um die Wende zum zweiten Jahrtausend fast die Hälfte der Menschheit in Städten leben. Man weiß natürlich, dass das bis zu 80% der Bevölkerung sein wird in bestimmten Ländern. Während in den Industrieländern des Nordens die Urbanisierung eine Folge der Industrialisierung war, ist in den Ländern des Südens der Zustrom in die Städte der Industrialisierung weit und unkontrolliert vorausgeeilt. Bis zum Jahre 2000 wird die Stadt Mexiko ca. 30 Millionen Einwohner haben, Sao Paulo 25 Millionen, Kalkutta und Bombay jeweils mindestens 16 Millionen. Großstädtische Zusammenballungen mit 12 bis 15 Millionen Menschen werden aus zusammenwachsenden Städten entstehen, zum Beispiel Kairo, Gizeh, Imbaba, Jakarta, Bagdad, Teheran, Karachi und Istanbul. Nach Schätzungen der Vereinigten Nationen wird es bis zum Jahre 2025 etwa 93 Städte mit mehr als 5 Millionen Einwohner geben, 80 davon im Süden. Ich glaube, dass man gerade jetzt in 1995 die Courage und den Mut haben muss, etwas zu zeigen, was gleichzeitig eine Verabschiedung des Konzepts Stadt sein kann. Ich glaube, es ist die Zeit heute, genau jetzt, aus Gründen, die ich versuche jetzt zu erklären, dass man nicht unbedingt weiter das Stadt, die Urbanisierung als Modell darstellen muss. Es gibt Platz genug und es fehlt sicher nicht an Fantasie, um die Lebensräume für die Menschen anders zu gestalten. Ich höre sehr oft, dass es schön ist, einen Abschied von dem Stadtkonzept zu nehmen, aber gibt es auf dieser Erde Platz genug? Also eine Zahl möchte ich zitieren, die mich selbst sehr überrascht hat und vielleicht Sie auch. Wenn nicht, dann ist es interessant zu wissen, dass das der Fakt ist. Ein Faktum ist, wir sind zurzeit auf dieser Erde 6 Milliarden Menschen ungefähr. Wenn man diese Menschen an einem riesen Popkonzert zusammenbringen würde, Das heißt, im Stehen ziemlich eng wie Sardinenbüchse, wie die Jugendlichen bei diesen Popkonzerten immer stehen. Dann können Sie sich also vorstellen, dass diese 6 Milliarden Menschen alle stehen könnten auf einem Raum nicht größer als Berlin und Umgebung. Oder Paris und Umgebung. Ich wiederhole, 6 Milliarden Menschen könnte da, die ganze Erdebevölkerung könnte da an einem Platz stehen. Wenn ich jetzt ein 100 Quadratmeter in Anspruch nehme, pro Person, dann kann ich die Weltbevölkerung auf dem Boden von Frankreich unterbringen. Und wenn ich rein statistisch die Vereinigten Nationen wahrnehme, die sagen, das Minimum, um einen Lebensraum für Menschen zu gestalten, spricht auch mit Städten, Gemeinden, mit Straßen, mit und so weiter, dann ist das 560 Quadratmeter. 560 Quadratmeter, dann kann man in Europa die ganze Weltbevölkerung unterbringen. Und ich muss sagen, man muss das im Kopf haben, wenn man schon an Gedanken des Lebensraumes für die Zukunft wirklich etwas entwickeln wird. Platz gibt es genug, wenn wir wirklich dieses verdammte Modell Stadt definitiv verabschiedet. Warum sind eigentlich die Menschen in die Stadt geflohen? Ich habe versucht, denn viele Schriften darüber existieren nicht so viel, zu rekapitulieren, was hat die Menschheit zu Stadtkonzept gebracht. Nehmen wir Schutz. Man wollte sich schützen. Also ich gehe weit zurück in den Anfang der Urbanisierung. Den Schutz, das ist wunderbar. Ich nehme ein Beispiel, es ist ein Beispiel. Ich will gar nicht also die Chaosstunden von Hannover erwähnen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich rede nur von New York, wo ich also vor einer Woche war. Und dann habe ich also Fernsehen geguckt. Da kam fast genau pünktlich für diese Rede folgende Information. In New York stirbt alle 84 Stunden ein Jugendlichen unter 18 Jahren als Schutzwaffen. Alle 84 Stunden. Eine andere Statistik, die man vielleicht nicht so verbreitet hat. Die Lebenserwartung eines Schwarzen in New York ist 46 Jahre. Lebenserwartung in Harlem. Das ist ungefähr die Verhältnisse, die wir im Mittelalter in Europa hatten. Und das ist weniger heutzutage als die Lebenserwartung von einem Kollegen von ihm in Bangladesch oder in Sudan. Und man kann mir nicht also einreden, dass das nicht mit der Stadt zu tun hat. Natürlich hat das auch mit der Stadt, mit dem System Stadt zu tun. Also Schutz in der Stadt. Meine Damen und Herren, ich glaube, heute behaupten zu können, dass wir für das erste Mal in der Geschichte der Menschheit einen besseren Schutz in dem Bildnis hat als in einer Stadt. Das ist noch nie so passiert. Also insofern muss man sich Gedanken machen, nicht vielleicht zurück zum Wildnis, aber vielleicht ist ein Gleichgewicht zu finden. Arbeit. Ich glaube, das Thema Arbeit ist auch ein wichtiges Thema, denn davon gehen wir alle aus. Wenn die Menschen wirklich zur Stadt kommen, ein großer Bewegungsgrund ist, um Arbeit zu finden. Ich brauche nicht hier so lange zu reden, dass das bei längst nicht mehr der Fall ist. Und das wird immer weniger der Fall sein, dass die Stadt nicht mehr die besseren Arbeitsplätze anbieten wird und anbietet. Und ich komme dazu, weil wir auch einen anderen Ansatz im Kopf haben müssen. Entweder entwickeln wir uns in eine Informationsgesellschaft-Zeitalter, wo die Präsenz an einem sogenannten herkömmlichen Arbeitsplatz nicht mehr nötig sein wird, für mindestens, sagen die Spezialisten, 30% der Arbeitsplätze, und trotzdem daran zu hängen, dass einem bestimmten Platz Stückland von ein paar hundert Quadratmeter Arbeit gefunden werden muss, wenn ich das also mit der Entfernung genauso gut leisten kann. Lebenshaltung. Also man glaubt, dass so, dass das Leben, die Lebensqualität in der Stadt besser sein wird als auf dem Land. Ich glaube, darauf können wir uns auch mal keine großen Gedanken machen. Es ist bei Weitem nicht der Fall. Ich erzählte heute, ich habe das Glück notgedrungen, für ein paar Monate auf dem Land wohnen zu müssen. Und wenn ich zur Stadt zurückkomme, da kann ich wirklich nicht sagen, dass die Lebensqualität deutlich besser ist. Ob das also mit Luft, ob das mit Lärm, ob das mit Wasser zu tun hat. Und es gibt andere Statistiken, die ich nicht da so langweilig vorlesen möchte, aber es ist bewiesen, dass der Gebrauch an Wasser und anderen Mitteln dieser Art in der Stadt, also im Hochquadrat gebracht werden, gegenüber der Zugang oder gegenüber der Umgang, pardon, mit Wasser, wenn man in einer völlig anderen Gemeinde lebt. Thema Kultur. Ich dachte, also heute Morgen kommt eine Rede über Kultur, aber mein Freund Fester hat die Show gestohlen wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, dass das Thema Kultur und Stadt auch, oder dass die Stadt der einzige Platz sein muss, wo Kultur sich entwickeln muss. Ich verstehe also den Begriff Kultur anders und ich glaube, dass man das anders auch gestalten kann. Aber sehen Sie, wie wir stur und wie wir eigentlich mit Scheuklappen an solchen Themen rangehen. Wenn man Kultur auch für kleineren Städte entwickeln wird oder Konzeptkultur, dann versteht jeder Oberbürgermeister, dass er sofort ein Museum oder irgendwo etwas bauen muss und errichten muss. Das verstehe ich also natürlich anders. Kultur ist nicht unbedingt ein Betonklotz, ein Gebäude oder Metall und Glas, um da Kultur zu entwickeln. Ich verstehe Kultur als auch eine Art Verständnis von Beziehungen zwischen Menschen. Verpflegung. Ich habe mir gedacht, die Stadt ist doch besser, wenn man auf dem Land wohnt. Also ich denke natürlich manchmal isoliert. Ist der Arzt nicht immer noch da und so weiter. Und ich komme zurzeit aus Frankreich, wo ich ja so ein paar Wochen da war. Das ist nur ein Land, wo, wenn Sie ein Problem haben, auch wenn Sie isoliert im Bauernhof sind, und Sie rufen an und sagen also, der Doktor, ich fühle mich unwohl, können Sie vorbeikommen? Da kommt er. Unvorstellbar in Deutschland, ne? Da kommt er. Er fragt gar nicht, ob Sie Fieber haben, wie Sie wohlfühlen, sind Sie also, klappt das? Nein, er kommt einfach. Das ist, er kommt. Kommt vorbei und hat noch Zeit zu diskutieren manchmal. Man weiß, dass in vielen Ländern dieser Welt, in Europa, Schweiz, Deutschland, dass herzlichen Behandlungen eigentlich nur noch an bestimmten Plätzen stattfinden. Und egal wie man sich fühlt, man muss dahin gehen. Ich habe also vor kurzem auch interessante Berichte in Amerika gelesen, die zeigen, dass auch mit diesem Wunder-Informationszeitalter, dass ein großen Teil der Behandlungen eventuell auch mit einer Konversation, ein Gespräch mit dem Bildschirm und dem Doktor stattfinden werden. Das ist etwas, was man sich vorstellen wird und kann. Also, dass für Kleinigkeiten, das Kind ist krank oder ich weiß es nicht, oder man fühlt sich unwohl, dann wird man die Möglichkeit haben, zu einem zentralen Informationsplatz dann zu tippen und man bekommt die 50-60% Informationen, die nötig sind, um sofort eine Hilfe zu haben. Das wird im besseren Fall ersetzen, was die Großmutter, die Mutter und manchmal der Hausmann erledigt hat, indem er in seinem klugen Buch für ärztliche Behandlung, in dem er geblättert hat, gefunden hat. Hier werden Sie die Möglichkeit haben, mit einem Arzt direkt in Verbindung zu sein und das wird einfach fakturiert am Ende. Und wir wissen, das ist auch eine der Problematik der Krankenkassen, die so belastet sind, 80% der Krankheiten sind keine. Das muss anders wirklich gelöst werden. Dafür ist weniger Zeit für den Arzt, um echten Kranken zu behandeln. Das wird durch dieses System eventuell anders gemacht. Lernen, habe ich auch gedacht. Die Stadt ist doch viel besser zum Lernen. Das sind die Schulen, die Gymnasien, die Universitäten. Meine Damen und Herren, nicht mehr in der Zukunft. Das Lernen ist in der Zukunft völlig anders. Man lernt permanent sein ganzes Leben und überall. Und man wird nicht mehr in der Zukunft einen einzigen Beruf haben. Man wird mehrere Berufe und Berufsorientierungen wohl mal wahrnehmen müssen. Und weil wir eigentlich diese Berufswege permanent ändern müssen, weil die Wirtschaft so instabil bleiben wird und sich in permanenten Bewegung sich befinden wird, dann muss ich auch natürlich sofort den Anschluss finden zu einer weiteren Ausbildung. Diese weitere Bildung, Fortbildung, wird im großen Maße an unterschiedlichen Plätzen stattfinden. Ich werde auch mit meinem verdammten Computer weiter lernen können. Ich habe lange gebraucht, um das zu integrieren in meinem Kopf und Gefühl, aber ich glaube, das wird so sein. Ich werde von zu Hause lernen können, wenn nötig. Ich rede von kleinen Überbrückungen, von Beruf zu Beruf oder von Beschäftigung zu Beschäftigung. Ich werde auch, wenn ich Studenten bin, von zu Hause einen großen Teil meines Lernens von zu Hause steuern können. Und ich werde, wie man weiß, sogar einen riesen Zugang haben weltweit über das Wissen, was weltweit zurzeit vorhanden ist. Internet ist zurzeit nicht perfekt, aber eine Art diese, und das muss noch strukturiert werden, also muss das in der Stadt sein. Zurzeit arbeite ich an einem Konzept in Dortmund, wo ich beweisen möchte, dass man einen Lebensraum organisieren kann, wo man nicht mehr weiß, wo man lernt, weil man überall lernt. Es wird kein Unterschied sein auf diesem Gelände zwischen dem Gebäude, Universität oder Campus, ein schreckliches Wort, denn Campus bedeutet zugeschlossen und genau das Gegenteil muss das sein, wenn man lernt, zwischen Betriebe, zwischen Kaufen, zwischen Leisure, also wenn Unterhaltung und so weiter. Das Ganze wird ein anderen Mix sein. Ich könnte natürlich beliebig über das Thema Stadt weiter erklären, warum die Gründe, die die Menschen in die Stadt gebracht haben, absolut nicht mehr vorhanden sind. Ich sagte ein paar Minuten vorher, dass in den Slums, dass man die Ethnologen und so weiter sehr stolz sind zu sagen, aber sehen Sie, die Menschen sind so klug, dass sie, wenn sie in Millionen vor Sao Paulo sind, dass sie ihre eigenen Regeln entwickeln können zum Überleben. Meine Damen und Herren, man muss verstehen, was das bedeutet. Das ist das größte Risiko für die Demokratie. Wenn plötzlich einzelne Gruppen ihre eigenen Regeln entwickeln, um zu überleben, dann muss der Politiker verstehen, das ist das Schlimmste, was auf ihn zukommen kann. Dass Gruppen sich isoliert strukturieren, als ob eine Gemeinschaft nicht mehr existieren könnte, außerhalb der Gruppe selbst. Man sieht das schon in Paris, um nicht immer von Hannover zu reden. In Paris gibt es im 13. Arrondissement ausschließlich Chinesen. Das ist die Chinatown von Amerika. Ich dachte, Amerika ist anders, das ist die Wanderung und so weiter. Nein, nein. Obwohl das nicht unbedingt eine Anwanderungsstadt für Chinesen ist, Paris, Vietnamesen und so weiter, haben sich einmal Stück für Stück regruppiert und die wohnen alle da. Übrigens in Paris, wenn Sie einmal in Paris als Tourist sind, der sicherste Teil der Stadt übrigens. Die sind so gut organisiert, die haben ihre eigene Polizei und so weiter, die brauchen absolut nichts anderes. Anderswo anders sind die Bomben, bei den Chinesen passiert nichts. Insofern, es ist auch für die Politik ein großes Problem. Ich habe mich in die Haut eines Politikers mal hineinversetzt und gedacht, für den Politiker ist das, also im guten Sinne des Wortes, ist das doch besser, seine zukünftigen Wähler an einem riesen Platz zu haben. Wie der Bauer das Vieh oder ich weiß es nicht. Also das ist so etwas. Und es ist doch besser, dass man da sagt, wenn meine Wähler, dass ich kann sie zu einer Veranstaltung einladen, die braucht nicht anzureisen und so weiter. Das ist mir viel lieber. Meine Damen und Herren, je größer die Stadt, und ich weiß nicht, was unser Oberbürgermeister sagen wird dazu, desto wirklich schwieriger ist es, die Stadt zu regieren. Weil genau das passiert, was ich erklärt habe, und das ist noch menschlich hier, aber in Megalopolen von 13, 15, 20 Millionen Menschen, da ist absolut keine Regel und kein Gesetz mehr anwendbar. Das ist auszuschließen. Also das ist für die Politik auch nicht unbedingt. Und wenn man von Politikverdrosselung spricht, dann hat das auch vielleicht mit der Stadtstruktur etwas zu tun. Ich habe wirklich in diesen Überlegungen nichts gefunden, was mich dazu bewegen würde, zu sagen, jetzt das Modell Stadt muss aufrechterhalten werden. Nicht missverstehen, ich bin nicht da hier zu plädieren, dass man sämtliche Städte der Welt abrasieren muss und was neu bauen sollte. Aber ich möchte nur, dass wir aufhören, die westliche Welt, die Stadt als Modell für die Unterbringung von Menschen darstellen wird. Das ist nicht möglich. Und wenn man auch glaubt, in der Stadt Geselligkeit irgendwo zu finden, dann brauche ich nicht also zu erklären, was das bedeutet. Wie gesagt, ich wohne seit ein paar Monaten auf dem Land. Ich entdecke Sachen, die ich total verlernt hatte. Zum Beispiel, wenn man spazieren geht und jemanden trifft, da man ihn grüßt und gegrüßt wird. Wann passiert das auf dem Bürgersteig in einem Fußgängerzone in irgendeiner Stadt dieser Welt? Also es gibt natürlich Sachen, die auch die ganze Gestaltung anders erlaubt. Kann man sich vorstellen, die Menschen anders zu unterbringen? Ja, ich glaube ja. Und ich glaube, mein Freund Fester hat das heute Morgen, ich war nicht da, aber ich bin sicher, der hat das erwähnt. Ich habe erklärt, dass wir Platz genug haben und dass wir durch die Entwicklung von Multimedien und der elektronischen Systeme von Informationen, Frau Wülf-Mathies hat heute Morgen gesagt, das ist wunderbar, das habe ich mitbekommen, wir können in Europa ein großes Problem, ein Programm entwickeln, dass wir die Städte miteinander Information verbinden. Also wir verbinden die Städte mit Information, Kanäle und so weiter. Was nutzt die Information, wenn die Kommunikation nicht existiert? Also was nutzt eine Information, wo in der Stadt selbst die Menschen miteinander nicht kommunizieren? Man verwechselt immer wieder Information mit Kommunikation. Die Kommunikation ist etwas, was mit Menschen zu tun hat und nicht nur mit Hin- und Herschieben von Informationen. Wenn das nur Hin- und Herschieben von Informationen, dann ist die ganze Technik, die wir zurzeit entwickeln, für die Katz. Und ich wünsche mir, das wäre nicht der Fall. Ich möchte als Gedankenanstöße damit aufhören. Es gibt noch viele, die man natürlich erwähnen könnte, aber wie gesagt, ich sehe nicht, wie man das Konzept Stadt weiter unterstützen kann. Und wissen Sie, wenn Sie Indien, ich war vor kurzem in der Nähe von China, bin leider, Tokio musste ich zurück, aber ich habe in China viele Kontakte. Die Chinesen machen sich große Gedanken über die Entwicklung ihres Landes. Und wir haben das letzte Mal ein Gespräch geführt, wo ich nicht wusste, dass das größte Bevölkerungsproblem der Welt gar nicht mehr China ist. In 2025 bis 2050. Das ist Indien. China wird hundertprozentig sein Problem Bevölkerung ungefähr halten können auf einem Niveau von 1,2 Milliarden Menschen. Aber inzwischen wird Indien wahrscheinlich auf 1,7 Milliarden Menschen kommen. Und 1,7 Milliarden Menschen mit dem Stadtmodell, das kann man sich vorstellen, 500 Städte, 3 Millionen oder was ähnliches, warum denn nicht? Und dazwischen natürlich Riesenflächen, die unnütz sind, weil die Menschen sich nicht nur so ernähren, wie das früher der Fall war. Sonst warum sollte die Gentechnologie und so weiter? Entweder akzeptiert man den Fortschritt oder nicht. Und wenn man das akzeptiert und das Beste daraus macht, dann muss man auch konsequent damit umgehen. Damit wir Zeit für die Diskussion haben, und es gibt, ich weiß, noch viele Elemente, die man diskutieren kann, und ich bin auch bereit, das zu bestreiten mit Ihnen. Ich möchte von Epler ein Zitat nehmen über den Fortschritt, den ich voll mir zur Brust nehmen möchte. Er sagt, ich möchte ganz altmodisch darauf bestehen, dass Subjekt des Fortschritts der Mensch, genauer die Menschheit ist. Fortschritt ist, was menschliches Leben fördert, steigert, die Entfaltung menschlicher Gaben erleichtert, der physischen und geistigen, was menschlichen Leben freier, gelöster, angstfreier, was menschliches Zusammenleben solidarischer, also menschlicher macht. Was immer im Bereich Technik, und ich wiederhole das, es ist immer dasselbe, man sagt, die Stadt kann doch besser gestaltet werden, die Technik macht es möglich. Mein Problem ist nicht zu wissen, ob die Technik alles möglich macht. Das Problem ist zu wissen, ob es wünschenswert ist, dass die Technik alles löst für uns. Was immer im Bereich Technik und Wirtschaft dazu beiträgt, ist Fortschritt. Was Menschen unfreier macht, ihnen neue Zwänge auferlegt, sie hilfloser macht, was sie ängstigen muss, was Solidarität zwischen Menschen erschwert, was Teile menschlicher Physik oder Psyche verkümmert lässt, was Menschen psychisch überfordert und krank macht, Sie können fast eine Beschreibung der Stadt mal übrigens da nicht lesen, ist auch dann kein Fortschritt, wenn es mit technischer Innovation oder auch dem Wachstum des Sozialprodukts verbunden ist. NDR 3. In Diskurs und Dokument hörten Sie Daniel Gödewehr mit den wesentlichen Passagen seines Vortrages zur Zukunft der Stadt. Aufgezeichnet wurde diese Rede beim SPD-Kongress Zukunftsfähiges Hannover – Wege zur nachhaltigen Entwicklung einer Großstadtregion am 23. September in Hannover. Meine Damen und Herren, und nun ein Überblick über das NDR 3 Abendprogramm. Im Meisterwerk die Konzertsuite für Violine und Orchester Opus 28 von Sergei Iwanowitsch Taneyev. Um 20.15 Uhr das Sonntagsstudio. Legenden und Erinnerungsbilder aus der Geschichte des Films in unserer 20-teiligen Sendereihe 100 Jahre Kino. In der 8. Sendung behandelt Christiane Peitz den 1963 entstandenen Film Das Schweigen des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. Im Musikfeuilleton um 20.45 Uhr die 9. Sendung der Reihe Intendanten, Agenten, Impresarios oder Hinter den Kulissen der Musik. Klaus Geitel porträtiert den Gründer des wandernden Richard-Wagner-Theaters Angelo Neumann. Um 22 Uhr Nachrichten und anschließend die Reihe Prima Donna Assoluta, Maria Callas von Jürgen Kesting. Heute mit Studioproduktionen und Live-Aufnahmen aus Mexiko, Mailand, Berlin, New York und Neapel, in denen die Callas als Elvira und als Lucia di Lammermoor zu hören ist. Literatur vor Mitternacht um 23.30 Uhr. Liobe Happel liest aus ihrem unveröffentlichten Roman Joyce Lynn.